Ich grüße heute Isabel Henkel, Director Access and Reimbursement bei der Johnson & Johnson Medical GmbH. Herzlich willkommen, Frau Henkel. Einen schönen guten Tag, danke schön. Aus der Pharmaindustrie hört man in letzter Zeit häufig Warnungen, dass der Standort Deutschland durch das Arzneimittelsparpaket gefährdet sei. Sehen Sie das auch so? Das ist durchaus richtig. Noch bis vor ein paar Jahren war Deutschland die Apotheke Europas. Noch heute ist es so, dass für weltweit agierende Unternehmen natürlich der deutsche Markt ein sehr, sehr wichtiger Markt ist, insbesondere auch was Pricing angeht. Das heißt, wir stellen auch heute noch den Referenzmarkt dar für viele andere Länder und das stellt uns als Unternehmen natürlich für die nächste Herausforderung. Wie können wir die Kriterien des deutschen Marktes erfüllen, ohne nicht den Umsatz in anderen Ländern wegbrechen zu lassen, weil das wir natürlich hier nicht nur regional Deutschland uns anschauen müssen, sondern den globalen Markt. Und das ist durchaus nicht ganz einfach, weil das bedingt auch, dass man möglicherweise die Entscheidung treffen muss, dass das eine oder andere Produkt nicht in Deutschland gelauncht werden kann.